Incommunicado, Teil... Nein, Scherz. Hallo, schön, dass ihr nach all der Zeit, seit es diesen Podcast schon gibt, immer noch dabei seid. Wie ihr mitbekommen habt, gab es immer wieder Probleme. Ihr merkt, die Zeiten zwischen den Teilen wurden immer länger. Ich hatte irgendwann auch nicht so viel Motivation, das Ganze mit der Technik, die ich hier zu Hause habe, überhaupt noch zu machen. Und deswegen habe ich letztes Jahr eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um dieses Hörbuch komplett neu aufzunehmen. Ich habe über Start Next eben eine Kampagne gemacht, habe das Geld zusammenbekommen. Wir haben im August aufgenommen und haben Ende Dezember angefangen, die ersten Teile dieses neuen Podcasts über einen neuen Namen auszustrahlen. Weil ich gedacht habe, jeder, der sich jetzt das Ding auch neu anhört, der muss jetzt nicht die alten Sachen sich anhören und alle, die seit damals dabei sind, müssen sich nicht nochmal von vornherein das Ganze anhören. Aber, also wie ich kann euch versprechen, es gibt dieses Hörbuch jetzt komplett. Bloß ist es eben eine andere Domain. Diese Domain, die hat immer noch viel mehr Follower als die alte. Die ersten 6 Teile sind mittlerweile online. Deswegen werde ich diese Domain demnächst abschalten und diesen Podcast auch demnächst aus iTunes löschen. Und bevor ich das mache, wollte ich aber jedem die Möglichkeit geben, eben auf den neuen Kanal zu wechseln, zum neuen Podcast, der mit viel besserer Qualität aufgenommen worden ist, in einem richtigen Studio, das richtig geschnitten worden ist, mit mehr Stimmen auch darin, mit mehr Motivation und noch mehr Herzblut als bei dem Projekt. Also sucht bei iTunes oder generell in diesem Internet nach Incommunicado das neue Hörbuch und dann findet ihr die neuen Teile. Bisher sind wir noch nicht so weit wie hier in diesem Kanal, aber wir werden da hinkommen und wir werden auf jeden Fall drüber hinauskommen, weil es ist schon alles fertig. Also wechselt bitte den Kanal. Viel Spaß beim Abonnieren des nächsten. Ich hoffe, jetzt hat es auch jeder mitbekommen, denn das hier wird demnächst abgeschaltet. Wechselt zu Incommunicado das neue Hörbuch. Alle Infos darüber gibt's natürlich auch auf mokita.de. Vielen Dank, Lächeln und Liebe aus Stuttgart. Tschüss.